Nun säß ich gern im Lindenbaum, mit einem Apfel in der Hand, und schaute dir beim Schlafen zu. Der Mond wirf Schatten an die Wand, in deinem Zimmer wiegten leise die Schemen sich der Lindenäste. Auf dem Balkon fräß eine Meise die letzten Krümel noch vom Feste. Dann flög auch sie auf einen Ast und macht die Augen zu und schlief. Und ich sagte noch gute Nacht, ganz leise und im Konjunktiv.